Find it by the light. Retro like a douche. Die Party ist am Laufen, wenn alle richtig saufen, wenn alle heftig feiern und die Mädchen gut drauf sind. Meine Party ist ab 18, weil hier tanzen alle nackt. Und so feiert die Party, hab ich Chucky mitgebracht. Mein Name ist Chucky, nenn mich Party ist Schreck. Mit meinem ganzen Risiko, von der Crew, die jeder kennt, wir sind bekannt für viele Partys und das schon seit vielen Jahren. Bei uns tanzen Frauen nackt, die bewegen sich zum Bass, bewegt dein Arsch zu dem Bass. Zeig den Atzen, was du hast. We'll be right back. the real world. Everybody look at me, I'm walking the door, you start screaming. macht Spaß. Techno was, Podcast aus. Alle Fotzen ziehen sich aus. Mit den dicken Krallen hintern wackeln sie zum Bass. Ficken in der Disco, ja, das macht Spaß. Techno was, Podcast aus. Alle Fotzen ziehen sich aus. Mit den dicken Krallen hintern wackeln sie zum Bass. Disco, ja, das macht Spaß.